Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und so weiter. Unsere Mäuse tanzen, da sind dann alle Katzen. Unsere Mäuse tanzen, da sind dann alle Katzen. Kommt eine Katz in unser Haus, wir zupfen ihr den Schwanz und rupfen ihr die Krallen aus. Kommt eine Katz in unser Haus, wir zupfen ihr den Schwanz und rupfen ihr die Krallen aus. Tanzen, tanzen, tanzen und tanzen einen Tanz. Yeah! Tanzen, tanzen, tanzen und tanzen einen Tanz. So zittern alle Katzen vor unseren Mäusetanzen. So zittern alle Katzen vor unseren Mäusetanzen. Achtung! Achtung! Die Katz! Die Katz! Geh da sofort an mein Loch! Das ist mein Mauseloch! Ich will mein Mauseloch! Aua, von dem Schuh! Hör doch auf, du Trottel!